smoking with the OGG. Be gangster, it's the best financial. Smoking with the OGG. Aha, motherfucker, oh yeah. Yo, meine Machete ist in diesen Tagen mein bester Freund. Ich hab's überall dabei, sogar wenn ich smoke einen Joint. Ich bin so gefährlich, ich sag's dir ehrlich, meine Guns sind am Start. Bitte test mich nicht und schau nicht her, sonst geht's zu ta-ta-ta. Auf dem Ellbogen habe ich die Spinne tätowiert. In unserem Chevy sitzen wir zu viert. Vorne zwei Gangster, hinten zwei Gangster. Die Uzis halten wir aus dem Fenster. Schnell einen Drive-By zwischendurch. Egal wer kommt, da muss man durch. Das Leben als Gangster ist eisenhart. Mein Brother from the Hood trägt einen ja, Bart. Ja, die Straßen und sogar die Polizei, die nennen mich Captain. Gangster wie im Buch, mein Panzer rollt, du wirst verflucht. Ich deal mit Drogen, Waffen, Autos und Prostituierten. Wage es nicht, mich zu bescheißen, sonst gehörst zu den Masochierten. Meine Crew von Fett macht Gangster-Rap, so als ob die Welt keinen Morgen hätte. Machst uns blöd, dann blass ich dich weg. Hör genau zu, jetzt kommt er weg. Wir haben Connects in der ganzen Welt, um dich ist jetzt schlecht bestellt. Geh auf deine Knie, scheiß in den Topf, Handkante, Schlag auf den Hinterkopf. Gib lieber auf, sonst wirst du meinen schwarzen Gürtel spüren. Das willst du sicher nicht, denn sonst öffnen sich Himmelstüren. Unsere Felgen sind Gold, eure Alu. Hört dem Sound der Uzi mal genau zu. Wir blasen alles weg, was sich in den Weg stellt. Auch den Hund, der da vorne am Heck bellt. Wir trinken noch ein Brew, ihr hört zu. Mit dem Tod habt ihr heute ein Rendezvous. Nenn es Get the Rap, wenn ein Nest true. Kommt ihr uns blöd, gibt's Kung Fu. Meine Crew wird niemals untergehen, nicht mal durchs FBI. Machst du Stress, wirst du Bekanntschaft machen mit meinem Hai. Ich fütter ihn am liebsten mit schönem Fakerbrei. Falls du das überlebst, dann pump ich dich voll mit Blei, Blei, Blei, Blei, Blei, Blei. Und Zeit, wir sind breit, innen weit, nächster Zeit. Einmal um den Block, der nächste Fight. Macht euch bereit, wir suchen Streit. Hold on tight, wir sind breit, innen weit, nächster Zeit. Einmal um den Block, der nächste Fight. Macht euch bereit, wir suchen Streit. Hold on tight, wir sind breit, innen weit, nächster Zeit. Einmal um den Block, der nächste Fight. Macht euch bereit, wir suchen Streit. Hold on tight, wir sind breit, innen weit, nächster Zeit. Einmal in den Block, der nächste Fight. Macht euch bereit, wir suchen Streit. Smoking with the OGG. Be gangster, is the best financial. Smoking with the OGG. Be gangster, is the best financial. Smoking with the OGG. Be gangster, is the best financial. Smoking with the OGG. Be gangster, is the best financial. Smoking with the OGG. Be gangster, is the best financial. Smoking with the OGG. Be gangster, is the best financial. Oh yeah. In the motherfucking house, you know what I'm saying? Straight up, you know what I'm saying? Real drama, you know what I'm saying? Street drama. Real life, you know what I'm saying? Ghetto life. Straight up.